Jetzt. Jetzt. Dein DJ-Set on air. Spucken kein Spiel. Heute mit Roland. Sputnik Heimspiel. Feels like it's meant to. Wochenende. Dein DJ-Set. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Roland. Set gehört? Gehört. Komm ins Radio mit deiner Kunst. Sputnik Heimspiel. Thank you. Heimspiel. We'll be right back. DJ-Set bei Sputnik? Klar doch! Sputnik Heimspiel! Jetzt mit Roland! We'll be right back. Set auf der ganzen Welt. Im Netz, on air, auf jedem Smart Speaker. Sputnik Heimspiel. We'll be right back. Sputnik Black Beats.